Wir machen weiter diese letzten paar Ayat von Surat Ali Imran. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies in der Tahajjud-Zeit zu lesen pflegte, die Suhur-Zeit. Das ist die Zeit, bevor das Fajr-Gebet, die Fajr-Gebetszeit anfängt. Ja, bevor die Zeit anfängt, also früh, früh morgens, eigentlich schon fast nachts in der Tahajjud-Zeit, bevor das die Zeit für das Fajr-Gebet anfängt, so wird das vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Unser Herr, gewiss, wen du ins Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt, und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief. Glaubt an euren Herrn. Da glaubten wir. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere böse Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Lass uns zu diesen gehören, zu den Abrar, zu den Gütigen, zu den Frommen. Ja, wenn man am Tag der Auferstehung zu denen gehören will, wenn man als solch jemand sterben möchte, tawaffana ma'al abrar, und lass uns sterben, rufe uns ab unter diesen Frommen und Guten, dann muss man auch im Diesseits schon die Gesellschaft solcher Menschen suchen. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Unser Herr, und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast. Und stürze uns nicht in Schande am Tag der Auferstehung. Gewiss, du brichst nicht, was du versprochen hast. Ja, unsere Ehre ist uns auch im Diesseits schon so viel wert. Wir opfern ja sogar fälschlicherweise die Religion dafür, um unsere angebliche Ehre zu bewahren. Ja, was ist dann mit der Ehre und mit der Schande am Tag der Auferstehung? Da erhörte sie ihr Herr: Ich lasse kein Werk eines Gutestuenden von euch verloren gehen, sei es von Mann oder Frau. Die einen von euch sind von den anderen. Denen also, die ausgewandert und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind und denen auf meinen Weg Leid zugefügt worden ist und die gekämpft haben und getötet worden sind, werde ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und sie ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durch Alt von Bächen, als Belohnung von Allah, und Allah, bei ihm ist die schöne Belohnung. Lasse dich ja nicht durch den Wandel derer in den Landstrichen täuschen, die ungläubig sind, ja, ihr Hin- und Herreisen, ihre Freiheit, ihre Mittel auch, mit denen sie etwas erreichen können. Lasse dich dadurch nicht täuschen. Es ist nur ein geringer Genuss. Daraufhin wird die Hölle ihr Zufluchtsort sein. Und wie schlimm ist die Lagerstadt? Ja, für manche sind alle Wege auf, die haben kein Visaproblem, alle Grenzen geöffnet, keine Extradurchsuchungen, keine was auch immer. Ja, lass uns dadurch nicht täuschen. Das sind nur ein paar Tage. Wie lang kann man Ferien machen? Wie lang kann man Urlaub machen? Wie lang kann man eine Auszeit nehmen? Ja, letztendlich ist die Heimkehr zu Allah. Aber für diejenigen, die ihren Herrn fürchten, sind Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Eine gastliche Aufnahme von Allah, was bei Allah ist, ist besser für die Gütigen. Und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und an das, was zu euch als Offenbarung herabgesandt worden ist und was zu ihnen selbst herabgesandt worden ist. Dabei sind sie demütig vor Allah und verkaufen nicht die Zeichen Allahs für einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Ja, und das ist auch hier die Gerechtigkeit vom Koran und die auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam so gelebt wurde, dass er die Menschen nicht vorverurteilt hat. Ja, dass er die Menschen nicht vorverurteilt hat und sie nicht in eine Schublade gepackt hat. Ja, weil das nennt man ja dann Vorurteile haben. Und daraus entsteht dann auch solche hässlichen Dinge wie Rassismus und solche hässlichen Dinge wie Überheblichkeit. Ja, und das ist dem Dien und dem Gläubigen fern und Allahs Gerechtigkeit, dass er jeden Einzelnen behandeln wird. Und er sagt auch, weil wir haben jetzt einiges gelesen, was von den Leuten der Schrift ihnen vorgehalten wird und verurteilt wird. Und jetzt sagt Allah aber auch, und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und die auf das glauben, was zu euch als Offenbarung herabgesandt worden ist. Ja, und wir wissen nicht, wer wann diesen Schritt des Annehmens des Glaubens akzeptieren wird, und deswegen erstmal den Menschen, den Menschen mit Gerechtigkeit begegnen und nicht das, was man anderen vorwirft, an Herablassung, an Überheblichkeit, an Arroganz und an sich abgrenzen durch rassistische Überzeugungen, dass man diese Dinge nicht selber auch praktiziert, was man anderen eigentlich vorwirft. O, die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft aus, seid kampfbereit und fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge. Ja, hier ist der letzte Aufruf, der letzte Rat in Surat Ali Imran, der den Gläubigen noch mit auf den Weg gegeben wird. Geduldet euch, haltet standhaft aus. Ja, also ihr wollt Erfolg, ihr wollt Wohlergehen, Ihr wollt den Weg raus aus Niederlagen und wie man wieder aufsteht, wenn ein Rückschlag erlitten wurde? Ja, das Wohl als Ganzes, wie wird das erreicht? Seid standhaft, seid vorbereitet, seid kampfbereit. Ja, das bedeutet auch wachsam, aufmerksam bleiben. Und nicht sich nachlässig oder blind die Schöpfung von Allah betrachten. Aufmerksam sein. Oder eine andere Bedeutung auch von Rabito, das eine war kampfbereit, die andere Bedeutung ist auch, seid miteinander, bleibt aneinander gebunden. Ja, dass also eine gute und feste Beziehung gepflegt wird. Und nicht eine Beziehung von gegenseitiger Beschuldigung, Argwohn und wo man sich gegenseitig argwöhnisch betrachtet und verdächtigt. Sondern eine feste Beziehung, seid fest miteinander, seid kampfbereit, Geduld wird immer wieder erwähnt und das ist für die, auf das es euch wohl ergehen möge. Und fürchtet Allah, auf das es euch wohl ergehen möge. Damit kommen wir dann zu Surat An-Nisa, die Frauen. Das ist die vierte Sura im Koran. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Ja, ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, und aus ihm schuf er seine Gattin und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allah ist Wächter über euch. Bis jetzt hatten wir immer gehört, an die Gläubigen den Befehl Taqwa zu haben. Und hier sehen wir, diese Aufforderung gilt für alle Menschen. O ihr Menschen, habt Taqwa gegenüber Allah. Ja, und die ganze Menschheit wird hier wie ein großer, weiter Stamm beschrieben. Und alle werden hier als Kinder von Adam a.s. beschrieben. Und Allah fordert uns auf, vergesst nicht, Allah sieht, was ihr miteinander tut. Und besonders die Verwandtschaftsbande pflegen. Und die für die Schwachen sorgen. Ja, das wird in dieser Sura auch immer wieder erwähnt werden, dass die Sorge, Fürsorge, Gerechtigkeit, das Recht geben von denen, die schwach sind. Ja, das wird ab der nächsten Aya immer wieder erwähnt werden. Und gebt den Weisen ihren Besitz und tauscht nicht Schlechtes mit Gutem aus und zehrt nicht ihren Besitz zu eurem Besitz hinzu. Das ist gewiss ein schweres Vergehen. Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, 2, 3 oder 4. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann nur eine oder was eure rechte Hand besitzt. Das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid. Und Schwestern, in diesem Kurs, ich weiß, diese Ayat gerade, die brauchen viel Besprechen, viel Detailerklärung, Hintergrund, damit ein Verständnis dafür entsteht. Gerade unter uns westlich aufgewachsenen Schwestern mag das hier und da ein bisschen mehr anfordern an Erklärungen. Wie gesagt, habt Geduld. Dieser Kurs hier soll euch ein Allgemeinverständnis vermitteln vom Koran. Ein Allgemeinverständnis vom Koran. Und Allah möge uns allen die Möglichkeit geben, dass wir nochmal vielleicht zusammensitzen oder Allah euch andere Möglichkeiten gibt, dass wir das im Detail nochmal besprechen können. Ja, hier geben wir uns jetzt mit dieser kurzen Lesung zufrieden, weil wir sonst einfach dem Thema nicht gerecht werden würden. Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Wenn sie euch aber freiwillig auf etwas davon verzichten, dann verzehrt es als wohlbekömmlich und zuträglich. Also nur wenn die Frau einen Teil von der Morgengabe erlässt, also er hat ihr Morgengabe gegeben, das ist diese Mahr, die bei der Eheschließung von dem Mann an die Frau gegeben wird, an Besitz, das kann Geld sein, das kann irgendeine Art Besitz sein. Wenn die Frau das aber selber erlässt, ein Teil davon, oder sagt, hier, du kannst auch davon was nehmen, wenn er vielleicht zum Beispiel was braucht, oder die Umstände können verschieden sein, dann darf der Mann auch davon nehmen. Es ist dann keine Sünde für ihn, sie muss es aber freiwillig erlassen. Und gebt nicht den Toren euren Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat, sondern versorgt sie davon und kleidet sie und sagt zu ihnen geziemende Worte. Hier sind mit Toren die Kinder gemeint. Ja, warum? Weil sie noch in einem Alter sind, was sie nicht vernünftig entscheiden lässt, was gut ist mit dem Besitz anzufangen und was schädlich ist mit dem Besitz anzufangen. Ja, gebt es also nicht den Kindern, damit sie es verschwenden, denn der Besitz ist etwas, was Allah euch gegeben hat, damit ihr euren Unterhalt bestimmen könnt. Ja, und man soll nicht die Gnaden Allahs verschwenden. Und prüft die Weisen, bis dass sie das Heiratsalter erreicht haben. Und wenn ihr dann an ihnen Besonnenheit feststellt, ja, also gutes Verhalten, vernünftiges Verhalten, so händigt ihnen ihren Besitz aus und verzehrt ihn nicht maßlos, um ihren Erwachsenwerden zuvorzukommen. Wer reich ist, der soll sich enthalten, und wer arm ist, der soll sich in rechtlicher Weise davon zehren. Der soll in rechtlicher Weise davon zehren. Und wenn ihr ihnen dann ihren Besitz aushändigt, so nehmt Zeugen vor ihnen. Doch Allah genügt als Abrechner. Das ist hier für den, der unter seiner Obhut ein Waisenkind hat und verantwortlich ist für das Aufziehen dieses Waisenkindes. Und wenn das Waisenkind auch Besitz hat durch Erbe oder durch wenn der Waise Anspruch auf Besitz hat, er selber es aber noch nicht verwalten kann, weil er noch zu klein ist, dann fällt der Besitz ja auch unter die Verantwortung oder Obhut seines Vormundes, also Vormund des Waisen. Und diesen wird hier also gesagt, dass wenn ihr verantwortlich seid für das Aufziehen eines Waisenkindes und ihr habt auch Besitz von diesem Waisenkind, dann zehrt nicht davon und gebt es nicht schnell aus, dass bevor das Waisenkind erwachsen wird, das alles schon weg ist. Sondern, wenn jemand reich ist, soll er lieber gar nichts davon nehmen und selber das Waisenkind aufziehen. Wenn jemand aber arm ist und weil er ja das Kind bei sich aufwachsen lässt oder für es sorgt, muss nicht im eigenen Haus sein, weil er für das Kind sorgt, Ausgaben hat und er ist selber arm, dann soll er so wie rechtlich und okay und anständig ist, soll er davon nehmen, aber er soll alles, es soll alles ordnungsgemäß sein. Und dann, wenn die Übergabezeitpunkt gekommen ist und das Waisenkind groß geworden ist, vernünftig geworden ist und das seinen eigenen Besitz in Anspruch nehmen kann, dann soll man auch Zeugen nehmen, damit alles seine Ordnung hat. Und Allah erinnert nochmal, Allah genügt als Abrechner. Den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Und den Frauen steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Sei es wenig oder viel, ein festgesetzter Anteil. In der Jahiliya, in der vorislamischen Zeit, unter dem arabischen Volk zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in der vorislamischen Zeit, die Jahiliya, Zeit der Unwissenheit genannt wird, war es so, dass die Frauen keinen Erbanteil hatten. Ja? Und hier wird festgesetzt durch Allahs Willen, dass nein, Erbanteil, erbberechtigt ist jeder, Mann oder Frau. Und mit der gleichen Wortwahl wird hier den Männern und den Frauen ein fester Anteil an dem zugestanden, was Eltern und nächste Verwandte hinterlassen. Und das muss nicht jetzt große Besitztümer und Ländereien und Häuser oder solches nur sein. Allah sagt, groß oder viel oder wenig, alles muss ordnungsgemäß aufgeteilt werden. Und wenn bei der Verteilung Verwandte, Waisen und Arme zugegen sind, dann versorgt sie davon und sagt zu ihnen geziemende Worte. Ja, also wenn bei der Verteilung, jetzt stellt euch vor, nach dem Tod, Todesfall eines Verwandten, und sind viele Leute im Haus, die Verwandten kommen und die manchmal sogar auch Nachbarn kommen, um Trauerbeistand zu leisten oder um irgendeine Art von Hilfeleistung zu Unterstützung zu zeigen. Uns kommen ins Haus, es ist Trauerzeit und vielleicht kommen auch arme Verwandte dazu. Ja, und sind alle also zugegen. Und nun werden die Sachen aufgeteilt. Ja, die Sachen aus den Schränken werden rausgenommen, aus den Koffern werden rausgenommen. Und subhanallah, das sollte uns auch alle wirklich nochmal vor Augen führen, diese Tatsache, dass der Moment kommen wird, wo wir über unseren Besitz selber keinerlei Verfügung mehr haben und andere kommen werden und unsere Schränke aufmachen werden, unsere Koffer aufmachen werden, unsere Schubladen aufziehen werden und unsere Sachen rausnehmen werden und es ihrem Verständnis nach, wenn sie islamisch sind, dann nach Islam, wenn sie nicht islamisch sind, dann vielleicht nach Unrecht, wird es einfach, wir haben da nichts mehr mit zu sagen und zu bestimmen, unser Besitz wird dann verteilt werden. Ja, wie dem auch sei, bei so einer Verteilung, wenn dann jemand Armes da ist und ja, ein armes Kind vielleicht oder sogar Waisenkinder, dann soll man diesen auch etwas geben und man soll geziemende Worte sprechen. Die Sura heißt Sura An-Nisa, ja, die Frauen. Und Frauen sind auch mitunter ein Symbol für die schwachen Glieder der Gesellschaft. Ja, und in dieser Sura besonders wird die Rede sein von den Rechten der Schwachen. Weise, Arme, Bedürftige und auch Frauen. Und deswegen wird hier und an anderen Stellen auch nochmal Ähnliches gesagt, dass wenn bei der Verteilung jemand etwas kriegt und vielleicht ist jemand zugegen und sagt, ja, ich krieg nichts oder ja, oder guckt vielleicht auch nur so oder schaut nur so, dass er vielleicht auch hier und da etwas hätte, Ja, und hier ist also nicht das legale Recht angesprochen, und das ist auch nicht immer alles, sondern Din und Akhlaq und Benehmen und Ihsan und Charakter sind auch etwas. Ja, wenn ihr nicht geben wollt, oder wenn ihr nicht geben könnt, dann sagt Allah auch hier, wenn ihr nicht geben könnt, weil es vielleicht wenig ist oder nicht aufteilbare Dinge sind, warum auch immer, dann sagt wenigstens geziemende Worte und nicht mit Stirnrunzeln, lautem Reden, groben Verweisen jemanden davonjagen. Ja, das ist nicht der Charakter eines gottesfürchtigen Gläubigen. Ja, und keiner hat das Recht, auch sich so schamlos anderen Menschen gegenüber zu benehmen. Ja, und nochmal, nicht vergessen, am schwersten am Tag der Auferstehung in der Waage wird was wiegen? Ja, die Gottesfurcht und was? Der gute, schöne Charakter. Ja, und Taqwa ist halt nicht immer nur bei einem Besuch schön zu lächeln, im Dars schön zuzuhören und sobald man da rausgeht, sobald man wieder im Alltag ist, dass man dort im Miteinander, die Rechte aushändigen vom anderen, dass man da ganz anders agiert. Und nun wird erinnert, ja, weil Allah hat erst was geboten, gebt was ab, wenn ihr nicht abgeben könnt oder versorgt sie davon und sagt zu ihnen geziemende Worte. Und jetzt sagt er, und jetzt heißt es, und diejenigen sollen sich fürchten, die, wenn sie schwache Nachkommenschaft hinterließen, um sie bangen würden, darum sollen sie sich vor Allah hüten und treffende Worte sagen. Ja, also denkt doch mal selber dran, wenn ihr von Allah wenn ihr versterben solltet und ihr hinterlasst schwache Nachkommenschaft und stellt euch doch mal vor, die würden irgendwo hingehen und bei der Verteilung von Dingen zusehen und vielleicht den Wunsch haben, dass auch wir hätten jetzt gerne etwas. Würdet ihr wollen, dass sie davongejagt werden? Dass jemand noch nicht mal zu ihnen ein mildes Wort spricht? Ja, und das ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um in sich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit hervorzurufen, dass wir uns immer nur kurz darauf vorstellen, wie wäre das, wenn das meinen Kindern so gehen würde? So wie ich gerade behandle, würde ich wollen, dass es meinen Kindern so geht? Dass es mir selber so geht? Diejenigen, die den Besitz der Weisen ungerechterweise verschlingen, verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer. Und sie werden der Feuersglut ausgesetzt werden. Wer wird hier angesprochen? Die Gläubigen werden hier angesprochen. Die Gläubigen werden hier gewarnt. Wenn ihr Rechte anderer ausbeutet, die Strafe von Allah ist wahr. Allah empfiehlt euch hinsichtlich eurer Kinder. Einem männlichen Geschlechts kommt ebenso viel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Wenn es aber ausschließlich Frauen sind, mehr als zwei, dann stehen ihnen zwei Drittel dessen zu, was er hinterlässt. Wenn es nur eine ist, dann die Hälfte. Und den Eltern steht jedem ein Sechstel von dem zu, was er hinterlässt, also der Verstorbene hinterlässt, wenn er Kinder hat. Und hier sehen wir, bei Eltern kriegen Mann und Frau gleichen Anteil. Ja, das heißt also, es ist nicht eine an sich rein geschlechtlich gesehene Aufteilung, sondern auch in welchem Zustand sich das Geschlecht in dem Zeitpunkt befindet. Ja, wenn ein männliches Geschlecht in einem Lebenssituation ist, wo er mehr Verantwortungen hat, steht ihm zweimal so viel zu wie einem weiblichen Geschlecht. Als Eltern aber, die schon älter sind, ist es normalerweise nicht mehr so und deswegen steht jedem ein gleicher Anteil zu. Das heißt also, die Verteilung ist gemäß den Verantwortungen und Ausgaben, weil die Männer mehr ausgeben müssen. Die Frauen haben nicht die Verpflichtung, für die Familie zu sorgen und die können ihren Besitz behalten, vermehren, wie sie möchten. Und die Männer haben die Verpflichtung, bei der Heirat, nach der Heirat, ihren Kindern, der Familie, den Eltern, überall auf jeder Seite auszugeben. Und deswegen steht ihnen, wenn sie in dieser Verantwortung stehen, je mehr, desto mehr Anteil steht ihnen zu. Ein Sechstel, Eltern steht jedem ein Sechstel von dem zu, was er hinterlässt, wenn er Kinder hat. Wenn er jedoch keine Kinder hat, der Verstorbene ist gemeint, und seine Eltern ihn beerben, dann steht seiner Mutter ein Drittel zu. Wenn er Brüder hat, dann steht seiner Mutter in diesem Fall ein Sechstel zu. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das er festgesetzt hat, oder einer Schuld. Also erstmal wird, wenn er Schulden gehabt hat, werden die Schulden bezahlt. Wenn er ein Vermächtnis gemacht hat über bestimmte Besitztümer, werden diese entledigt, also werden diese weitergegeben. Und danach wird dann das Erbe gesetzmäßig verteilt. Eure Väter und eure Söhne, ihr wisst nicht, wer von ihnen euch am Nutzen näher steht. Das alles gilt für euch als Verpflichtung vor Allah. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Ja, und hier im Koran wird die Wasiyah vor dem Qard, vor den Schulden erwähnt. In der Praxis ist aber eigentlich so, dass erst die Qard, die Schulden bezahlt werden und dann die Wasiyah ausgeführt wird, die das Testament, Vermächtnis ausgeführt wird. Aber hier wird es umgekehrt erwähnt und die Ulama sagen, das liegt unter anderem daran, dass die Leute, die in der Wasiyah erwähnt werden, selber ja vielleicht eventuell nichts davon wissen und nicht selber hervortreten können, um ihr Recht einzufordern. Im Gegensatz zu den Schuldern, also diejenigen, denen man Geld schon schuldet, die können ja selber hervorkommen und sagen, ich hatte noch etwas bei ihm gut, er hat mir noch etwas geschuldet. Ja, aber das sind beides Dinge, die vor der Taqsim, vor der Verteilung gemacht werden. Und euch steht die Hälfte von dem zu, was eure Gattinnen hinterlassen, wenn sie keine Kinder haben. Wenn sie jedoch Kinder haben, dann steht euch ein Viertel von dem zu, was sie hinterlassen. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das sie festgesetzt haben, oder einer Schuld. Und ihnen steht ein Viertel von dem zu, was ihr hinterlasst, wenn ihr keine Kinder habt. Wenn ihr jedoch Kinder habt, dann steht ihnen ein Achtel von dem zu, was ihr hinterlasst. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das ihr festgesetzt habt, oder einer Schuld. Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er oder beziehungsweise sie einen Halbbruder oder eine Halbschwester mütterlicherseits hat, dann steht jedem von beiden ein Sechstel zu. Wenn es jedoch mehr als dies sind, dann sollen sie Teilhaber an einem Drittel sein. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das festgesetzt worden ist, oder einer Schuld ohne Schädigung. Das alles ist euch anbefohlen von Allah. Allah ist allwissend und nachsichtig. Ja, und hier sehen wir auch nochmal, dass die Geschwister auch wieder in diesem einen Fall auch gleichen Anteil bekommen. Das zeigt uns wieder, dass keine Diskriminierung oder ähnliches, sondern die Höhe des Erbanteils ist einfach gemäß der Verantwortungen. Und das ist sehr wichtig zu wissen und inshallah in detaillierten Tafsir würden wir das auch nochmal genauer lernen, auch das ganze Gesetz nochmal. Das, weil ein großer Vorwurf von feindlich gesinnten Kritikern immer auch hervorgebracht wird, dass die Frau ja nur ein halbes Erbe kriegt und sie wäre ja angeblich weniger wert und das hat alles einfach keine Basis. Dies sind Allahs Grenzen. Wer nun Allah und seinen Gesandten gehorcht, den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und das ist ein großartiger Erfolg. Wer sich aber Allah und seinem Gesandten widersetzt und seine Grenzen überschreitet, den lässt er in ein Feuer eingehen, ewig darin zu bleiben. Und für ihn gibt es schmachvolle Strafe. Ja, und im Erbangelegenheiten Unrecht zu tun und Erbberechtigten ihr Erbe wegzunehmen, da gibt es ganz, ganz ernste Warnungen in den Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. In einer Aussage heißt es so ungefähr, dass jemand tut sein ganzes Leben lang Gutes, doch im Erblass macht er eine falsche Handlung und das bringt ihn letztendlich ins Feuer. Ja, das gibt's also viele Aussagen. Inshallah lernen wir das mal im Detail. Gibt einige Aussagen, dass diese Einstellung, dass wir uns nicht darum kümmern, was nach unserem Tod ist und dass wir uns nicht darum kümmern und alles dafür tun, dass das Recht dem Berechtigten gegeben wird. Ja, wie zum Beispiel ganz oft, jetzt im Westen vielleicht ist das eher vielleicht nicht so das Problem, aber im Orient ganz gewiss, dass manchmal Mütter einen solchen weichen Kern im Herzen haben für ihre Söhne, dass sie sogar die Töchter überreden, das gibt deinen Erbanteil auch, überschreib den auf deinen Bruder. Und solche Ungerechtigkeiten, die sind ganz gang und gäbe und das ist eine große Warnung von Allah, dass darin Unrecht zu tun ist ein großes Unrecht bei Allah und davon soll man sich fernhalten. Und diejenigen von euren Frauen, die das Abscheuliche begehen, hiermit ist die Unzucht gemeint, bringt vier Zeugen von euch gegen sie. Wenn sie es bezeugen, dann haltet sie im Haus fest, bis der Tod sie abberuft oder Allah ihnen einen Ausweg schafft. Ja, und der Ausweg wurde später geschafft. Diese Aya hier ist, dieser Befehl in dieser Aya wurde abrogiert, weil der Ausweg wurde später in Surah An-Nur geschafft, wo nämlich eine andere hat, ein anderes Gesetz, eine andere Strafe für solche, die des Vergehens auch überführt wurden, festgelegt wurde. Und die beiden von euch, die es begehen, jetzt sind die Männer angesprochen, züchtigt sie. Ja, also die werden bestraft. Auch das wurde dann später mit der Had, mit dem festgelegten Gesetz, abrogiert. Wenn sie dann bereuen und sich bessern, so lasst von ihnen ab. Gewiss, Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Ja, und da gibt es auch einige Mufassirin, die sagen, in dieser Aya werden die Homosexuellen, die die Homosexualität auch ausleben und danach agieren, dass die damit angesprochen sind. Die Annahme der Reue obliegt Allah nur für diejenigen, die in Unwissenheit Böses tun und hierauf bei Zeiten bereuen. Deren Reue nimmt Allah an und Allah ist allwissend und allweise. Hier auch nochmal vorher diese abrogierte Strafe, das war dann also Hausarrest für die Frau als Strafe für ihr großes Vergehen, wenn sie dem überführt worden war, nicht einfach so. Und der andere Weg, der dann später gegeben wurde, wie gesagt, das hat Gesetz. Bei den Männern halt kein Hausarrest, falls einer sich das fragt, das warum verschiedene Strafen, war das halt dann erstmal so kein Hausarrest, weil ein Mann man eher nicht im Allgemeinen zu Hause festhalten kann. Ja, weil das besonders in früheren Zeiten vielleicht einfach nicht so auf diese Art möglich war. Und auch das Gefängnis wird hier nicht vorgeschlagen, weil das dann wieder Kosten für andere sind. Ja, und weil da vielleicht der Nutzen und Schaden sich nicht unbedingt, nicht die Balance hält. Und deswegen straft sie. Und wie gesagt, beides wurde aber dann später mit einem anderen Gesetz ersetzt. Hier wird dann, was wir gerade gelesen haben, die Reue erwähnt. Nach solchen Arten von Vergehen, große Sünden und deren Akzeptanz wird auch erwähnt, die Akzeptanz der Reue. Und es wird auch, wir werden auch informiert in Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, dass derjenige, der von einer Sünde Tauba macht, bereut, ablässt, sich entschließt, das nicht mehr zu tun, dass er so ist wie jemand, der keine Sünde hat. Ja? Nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen, bis das, wenn sich bei einem von ihnen der Tod einstellt, er sagt, jetzt bereue ich. Und auch nicht für diejenigen, die als Ungläubige sterben. Für jene haben wir schmerzhafte Strafe bereitet. Ja, also so ist dann die Reue nicht mehr akzeptabel, dass man so tief in den Sünden ist, bis dass der Tod einen erreicht. Und man sogar vielleicht noch im Unglauben verharrt geblieben ist oder auf den Sünden beharrt hat und von solch einem, der also so beharrt und im Unglauben dann sogar stirbt, von solch einem, oder entweder oder das eine oder andere tut, auf Sünden beharrt oder im Unglauben stirbt, von dem wird die Reue nicht angenommen. Ja, also diejenigen, die immer weiter Übles tun und nicht bereuen und nicht davon ablassen, bis dass der Tod sie erreicht, von ihnen wird also keine Reue mehr angenommen. Allah möge uns alle bewahren. O, die ihr glaubt, es ist euch nicht erlaubt, Frauen wider ihren Willen zu erben. Und drangsaliert sie nicht, um ihnen einen Teil von dem, was ihr ihnen gegeben habt, zu nehmen. Außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um. Wenn sie euch zuwider sind, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes in es hineingelegt hat. Ja, aber nach dem Tod des Ehemannes galt in der Jahiliyyah, der Zeit der Unwissenheit, der vorislamischen Zeit, galt die Frau wie der Erblass des Ehemannes und wurde verteilt, wie man den Besitz verteilt hat. Und hier wird gesagt, dass nein, sie ist ein Mensch, sie ist ein denkendes Wesen, sie ist frei, drangsaliert und quält sie nicht, damit sie in eine Ehebeziehung eingeht, die sie nicht will, oder damit sie irgendwo wohnt, wo sie nicht will, damit sie irgendwo verteilt wird, wo sie nicht will, drangsaliert und quält sie nicht, sondern behandelt sie auf rechtlich gute Art und Weise. Ja? Und das rechtlich und Gute, ja, was steht hier? Und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um. Wa'ashiruhunna, ja, hier ist es. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Diese Ashiruhunna bil ma'ruf, was bedeutet das? Ja, erstmal natürlich drangsaliert sie nicht, das steht ja schon da. Das Ashiruhunna bil Ma'ruf ist alles, was da als gut und anständig gilt. Sich kümmern, schützen, in guten und in schweren Zeiten zu ihr halten, sie versorgen, mild, anständig reden, nicht quälen durch Wort oder Tat. Alles Verwerfliche nicht tun und alles Gute und Anständige tun, das soll man tun. Und Allah rät hier auch, فَإِنْكَرِهْتُمُهُنَّ. Und wenn euch etwas, wenn sie euch zuwider sind, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes in es hineingelegt hat. Ja, also lasst euch nicht durch eine zeitliche Abneigung zu schlechten Taten treiben, sondern vergesst nicht, Allah kann in etwas viel Gutes reinlegen, aber ihr erkennt es vielleicht gerade nicht. Und deswegen sollt ihr auf gute Art und Weise mit ihnen leben. Ja, denn Schwäche ist ja da, sind ja alles Menschen. Ja, man ist noch nicht in Paradies gelangt, wo alles perfekt ist und wo man keine Fehler mehr von jemandem aushalten muss. Eine Ehefrau, die gut und anständig ist, aber ein oder zwei oder drei Eigenschaften so hat, dass man die nicht mag oder sie ihr im Aussehen einen vielleicht nicht so gefällt oder nicht alles genauso ist, wie man es sich perfekt vorgestellt hat, ja, dann soll man daraus keine große Sache machen. Dann soll man daraus nicht einen Grund zu schlechter Behandlung machen. Denn vielleicht ist darin auch noch viel Gutes drin, ob ihr etwas mögt oder nicht. Ja, und hier ist natürlich alles in Grenzen gemeint. Ja, also alles ist eigentlich okay, aber hier und da mag man etwas nicht. Für solche Fälle ist das gemeint. Vielleicht wird sie eine gute Mutter, vielleicht ist sie eine loyale Gefährtin. Ja, weil in Härte ist oft Leichtigkeit. Mit jemandem trennen, schnell aufgeben, das ist der leichte Weg. Ja, wegen kleinen Sachen aufgeben, trennen, Abscheu zeigen. Aber das ist nicht der Weg der Gottesfurcht. Deswegen, die erste Aya, die wir auch in Sura Nisa gelesen haben, die wird auch in der Khutbah von Nikah, in der Rede zur Eheschließung, wird die auch traditionellerweise gelesen. Und in der Aya wird zweimal Taqwa erwähnt. Und wenn ihr eine Gattin anstelle einer anderen eintauschen wollt und ihr der einen von ihnen ein Qintar, also so Schätze oder, ja, Qintar ist ein Vermögen, viel, viel Geld, gegeben habt, dann nehmt nichts davon zurück. Wollt ihr etwa durch Verleumdung und deutliche Sünde zurücknehmen? Wie könnt ihr es zurücknehmen, wo ihr doch zueinander eingegangen seid und sie mit euch ein festes Abkommen getroffen haben? Also wenn trotz allem eine solche Beziehung in der Trennung, in Talaq, mündet, dann soll man trotzdem nicht von Geschenken oder Besitztümern, die man der Ex-Ehefrau gegeben hat, dann soll man davon nicht zurücknehmen. Allah erinnert hier, dass wie könnt ihr zurücknehmen? Ihr wart doch mal verheiratet. Das war keine Freundin oder irgendeine zeitliche Beziehung, die ihr einfach wieder euch vom Leben geschieden habt, sondern das war eine Ehefrau. Ihr seid zueinander eingegangen und ihr hattet ein festes Abkommen miteinander. Ja, und Geschenke zurücknehmen, sowieso im authentischen Hadith wird gesagt, derjenige, der sein Geschenk zurückverlangt oder zurücknimmt, ist derjenige wie der Hund, der sein Erbrochenes wieder aufleckt. Ja, also eine unglaublich widerliche Vorstellung, und genauso ist das so derjenige, der das Geschenk wieder zurücknimmt. Und diese Geschenke, wie gesagt, können ein Qintar, ein Vermögen sein, Diamanten, Perlen oder ähnliches. Auch das wird nicht zurückgenommen. Ja, weil ein fester Vertrag, ein festes Abkommen, Nikah, der Ehevertrag, ist eine große Sache. Das ist ein Abkommen, der Verantwortung verlangt, sogar wenn man sich davon wieder trennt. Und heiratet nicht Frauen, die vorher eure Väter geheiratet haben, also die Stiefmütter quasi, außer dem, was bereits geschehen ist. Also wenn schon etwas geschehen ist, gilt das nicht mehr als Sünde, aber die Ehe muss trotzdem getrennt werden, sobald man das erfährt. Gewiss, das ist eine Abscheulichkeit und etwas Hassenswertes und ein böser Weg. Ja, damit kommen wir zum Ende von dieser Einheit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum.